Kapitel 3. Es ist nützlich, oft zu kommunizieren. Erstens. Komm her, du bist mir alles. Erquickung, Rettung, Erlösung, Hoffnung, Stärke. Worte des Jüngers. Siehe, ich komme zu dir, Herr, um mich zu erquicken an deinem Geschenke und zu laben an deinem heiligen Mahle, dass du Gott dem Armen in Liebe und Güte bereitet hast. Psalm 68,11. Siehe, bei dir ist alles, was ich begehren kann und suchen soll. Du bist meine Rettung und Erlösung, meine Hoffnung und Kraft, meine Zier und mein Ruhm. Erquicke also heute die Seele deines Dieners, denn zu dir, Herr Jesus, habe ich meine Seele erhoben. Psalm 86,4. Ich wünsche dich jetzt andächtig und ehrerbietig zu empfangen. Ich möchte dich in mein Haus einführen, damit ich wie Zachäus verdiene, von dir gesegnet und unter die Kinder Abrahams gezählt zu werden. Lukas 19,9. Meine Seele sehnt sich nach deinem Leibe. Mein Herz begehrt, mit dir vereinigt zu werden. Gib dich mir und es genügt, denn außer dir ist kein wahrer Trost. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne deine Gegenwart nicht leben. Zweitens, weil ich so häufig sündige und ermatte, will ich häufig die himmlische Nahrung genießen. Deshalb muss ich häufig zu dir kommen und dich als Arznei des Heiles empfangen, damit ich nicht etwa auf dem Wege ermatte, wenn ich der himmlischen Nahrung entbehre. Denn so hast du, barmherziger Jesus, einst gesprochen, als du den Volksscharen predigtest und vielerlei Gebrechen heiltest. Ich will sie nicht hungrig nach Hause entlassen, damit sie nicht unterwegs erliegen. Matthäus 15,32. Also verfahre nun auch mit mir, denn du bist ja doch zum Troste der Gläubigen im Sakramente geblieben. Du bist die erquickende Labung der Seele. Wer dich würdig genießt, wird Teilhaber und Erbe der ewigen Herrlichkeit. Da ich aber so oft falle und sündige, so schnell ermatte und versage, muss ich häufig beten und öfter beichten und kommunizieren, um mich zu erneuern, zu reinigen und die Glut in mir anzufachen. Ich könnte sonst bei zu längerem Fernbleiben meinem heiligen Vorsatz untreu werden. Drittens, die häufige Kommunion zieht mich mehr und mehr vom Bösen ab und stärkt mich im Guten. Denn die Sinne des Menschen sind von seiner Jugend an zu Bösem geneigt. Wenn ihm die göttliche Arznei nicht zu Hilfe kommt, fällt er bald immer tiefer in die Sünde. Die heilige Kommunion bewahrt vor dem Bösen und stärkt im Guten. Wenn ich jetzt, da ich kommuniziere oder die heilige Messe feiere, schon so oft nachlässig und lau bin, was wird erst geschehen, wenn ich diese Arznei nicht nehme und dieses mächtige Hilfsmittel nicht gebrauche? Wenn ich auch nicht an jedem Tage fähig und zur Feier der heiligen Messe genügend vorbereitet bin, so will ich mich doch bemühen, zu geeigneten Zeiten die göttlichen Geheimnisse zu empfangen und mich einer so großen Gnade teilhaftig zu machen. Das ist die einzige, alles übertreffende Tröstung der gläubigen Seele, dass sie ihren Geliebten in frommer Andacht empfangen kann, während sie ferne von dir im sterblichen Leibe pilgert. Viertens, ich kann die Größe der Eucharistie und ihres Segens gar nicht wiedergeben. Ich kann nur schweigen. Wie wunderbar mild und herablassend ist doch deine Güte gegen uns, dass du, Herr, mein Gott, Schöpfer und Lebensquell aller Geister, in Gnaden eine arme Seele besuchst und mit deiner ganzen Gottheit und Menschheit ihren Hunger stillst. Glücklich und selig Geist und Herz, die dich, ihren Herrn und Gott, andächtig empfangen dürfen und beim Empfange mit geistlicher Freude erfüllt werden. Wie groß ist doch der Herr, den wir empfangen! Wie liebenswert der Gast, den wir einlassen! Wie angenehm der Gefährte, den wir aufnehmen! Wie treu der Freund, den wir beherbergen! Wie schön und edel der Bräutigam, den wir umarmen, liebenswürdig, vor jedem Geliebten und über alles begehrenswert! Schweigen müssen vor deinem Angesichte, mein Geliebter, meine Wonne, Himmel und Erde und all ihre Schönheit. Denn all ihr Glanz und ihre Pracht ist ein Geschenk deiner freigebigen Hand. Er reicht nicht heran an die Herrlichkeit deines Namens, dessen Weisheit ohne Zahl. Psalm 147,5.